Kriminalgeschichten. Zweiter Teil. Die Edelfrau unter Mördern. Ein sehr schönes Landgut war es, in wahrhaft romantischer Gegend, nur etwas fern von der Heerstraße gelegen, wo Baron von R. den Sommer hinzubringen pflegte. Sein Schloss auf einem kleinen Hügel erbaut, war ganz seinem übrigen Reichtum gemäß, geraum, schön von innen und außen, ausgeführt in einem edlen Stil, getrennt vom übrigen Dorfe um ein paar hundert Schritte ungefähr. Einst musste der Baron in Geschäften auf wenige Tage verreisen. Seine Gemahlin, eine schöne junge Dame, kaum 20 Jahre alt, blieb zurück. Sei es aus Laune oder aus Notwendigkeit. Kurz, sie blieb. Ein paar seiner besten Bedienten hatte er mit sich genommen. Ein paar andere blieben bei ihr zurück. Von Unsicherheit hatte man noch nie in dieser Gegend etwas gespürt. Die Baronin überhaupt gehörte nicht zum furchtsamen Teil ihres Geschlechtes. Gedanken der Gefahr kamen daher auch nicht im Traume ihr bei. Jetzt, des zweiten Abends, wollte sie eben in ihr Bett einsteigen, als in dem Nebenzimmer ein schreckliches Getöse entstand. Sie rief, niemand antwortete ihr, aber immer stärker ward das Lärmen, das Schreien, das Poltern. Sie begriff nicht sogleich, was das sein könne, warf ein leichtes Gewand um sich und ging nach der Tür, um nachzusehen. Ein schrecklicher Anblick, der sich ihr darbot. Zwei ihrer Bedienten lagen in der Mitte des Zimmers halbnackt mit zerschmettetem Haupte. Das ganze Gemach war voll fremder, grässlicher Menschen. Vor einem derselben kniete soeben der Baronin Kammerfrau und empfing, statt der gebetenen Gnade, den tödlichen Stoß. Auf die eröffnete Tür eilten sogleich mit gezogenem Säbel zwei dieser Barbaren los. Welcher Mann, geschweige welches Weib, hätte bei solch einem Auftritt nicht im namenlosen Schrecken Leben und alles für verloren geachtet? Ein lauter Schrei der Verzweiflung, eine Flucht von wenigen Schritten, eine fruchtlose Bitte um Verschonung, das wären vermutlich die letzten Rettungsversuche von vielen Tausenden gewesen. Doch die Baronin handelte nicht also. »Seid ihr da?« rief sie mit dem Tone der innigsten Freude aus und stürzte selbst ihren zwei Angreifern mit einer Hast entgegen, die beide gleich stark befremdete, die das gezückte Gewehr von beiden glücklich zurückhielt. »Seid ihr da?« rief sie noch einmal. »Gäste wie euch habe ich mir längst gewünscht.« »Gewünscht?« brüllte einer von diesen Mördern. »Wie meinst du das? Warte, ich will!« Er schwang den Hirschfänger bereits. Sein eigener Kamerad hielt ihn auf. »Halt noch einen Augenblick, Bruder«, sprach er. »Lass uns erst hören, was sie will.« »Nichts anderes, als was auch euer Wille ist, brave Spießgesellen. Ihr habt trefflich hier aufgeräumt, wie ich sehe. Ihr seid Leute nach meinem Sinn, und gereuen wird es weder euch noch mich, wenn ihr nur zwei Minuten lang mich anzuhören geruht.« »Rede«, schrie der ganze Schwarm, »rede!« »Aber mach's kurz«, rief der grässlichste von ihnen, »denn auch mit dir werden wir des Federlesens nicht allzu viel treiben.« »Was ich doch hoffe, wenn ihr mir nur auszureden vergönnt. Seht, ich bin zwar die Frau des reichsten Kavaliers im Lande, aber unglücklicher als ich kann selbst die Frau des niedrigsten Bettlers nicht sein. Mein Mann ist der schäbigste, eifersüchtigste Filz, den je die Erde trug. Ich hasse ihn, wie man seine Sünde hasst, und von ihm loszukommen, ihm auszuzahlen zugleich, was er bisher mir lieh, das war längst mein innigster Wunsch. 20-mal wäre ich schon entwischt, nur das Wegkommen galt Kunst. Alle meine Bediente waren seine Kundschafter. Derjenige, dessen Hirnschale ihr dort so kräftig handhabtet, war der ärgste von allen. Selbst, dass ich allein schlafe, ist ein Probestück der Eifersucht meines Gemahls. Seht, ich bin erst 22 Jahre alt und bin, wie mich dünkt, wenigstens nicht ungestaltet. Trüge jemand von euch, mich mit sich zu nehmen, belieben. Ich schlüge ein, folgt ihm nach. Die Reise möge nun in den Busch oder zu einer Dorfschenke gehen. Auch sollte es euch alle nicht gereuen, das Leben mir geschenkt zu haben. Ihr seid in einem reich versehenen Schlosse, doch alle Schlupfwinkel desselben kennt ihr unmöglich. Ich will sie sämtlich euch zeigen, und tut mir dann, wie ihr meiner Kammerfrau tatet, wenn dies nicht wenigstens um 6000 Taler euch reicher macht. Bösewichter sind Räuber dieser Art, freilich, aber Menschen bleiben sie dennoch. Das gänzlich Unerwartete in der Baronin Rede, der unbefangene Ton, mit dem sie sprach, die nicht gemeine Schönheit einer jungen, halb entkleideten Frau, alles dies brachte bei Männern, deren Hände noch von eben vergossenem Blute rauchten, eine ganz sonderbare Wirkung hervor. Sie traten zusammen auf einen Haufen und besprachen sich halbleise einige Minuten durch. Ganz allein stand die Baronin jetzt, doch machte sie nicht den geringsten Versuch zu entfliehen. Sie hörte gar wohl die Worte von zwei oder dreien: »Nieder mit ihr, und das Spiel hat ein Ende.« Aber sie veränderte ihre Farbe kaum, denn der Widerspruch der übrigen entging ihrem feinen, spitzenden Ohre ebenso wenig. Und jetzt trat auch einer, der mutmaßlich Hauptmann der Bande zu sein mochte, zu ihr. Er wiederholte 2 bis 3-mal die Frage, ob man auch buchstäblich ihren Worten trauen dürfte, ob sie wirklich von ihrem Manne weg und mit ihnen durchzugehen entschlossen sei, ob sie bereit wäre, sich einem von ihnen, und wenn er es selber wäre, zum Vergnügen für die wenigen ruhig bleibenden Nächte zu überlassen. Und als sie dies alles bejaht, als sie den kräftigen Kuss des Räubers geduldet, ja selbst, denn was entschuldigt Not nicht, erwidert hatte, erging endlich der Befehl an sie: »Nun, so komm dann und führe uns herum. Der Teufel trau euch Edelweibern zwar, doch wollen wir es wagen für diesmal. Nur so viel wisse, bis zur Gurgel spaltet sich dein Kopf, und wenn er 10-mal hübscher noch wäre, in eben dem Augenblick, als wir eine Miene von Entfliehen oder Betrug an dir merken. So wird er nie gespalten. So werde ich, wenn dies nur Bedingung meines Todes wäre, euch alle und selbst den ewig wandernden Juden überleben.« Lächelnd sagte die Baronin dies, ergriff mit einer Hast, als sei ihr selbst an Plünderung und Entfliehen, wer weiß, wie viel gelegen, das nächste Licht, führte den ganzen Schwarm in allen Gemächern herum, schloss jede Tür, jeden Schrank und jede Kiste unaufgefordert auf, half ausleeren und einpacken, scherzte mit der heitersten Laune, sprang gleichgültig über die ermordeten Körper hinweg, sprach zu jedem dieses schändlichen Gelichters wie zu einem alten Bekannten und bot willig, selbst zur mühsamsten Arbeit, ihr zartes Händchen an. Silberwerk und Gerätschaften, bares Geld und Geldes Wert, Kleinodien und Kleider waren nun zusammengerafft, und der Hauptmann der Bande gab schon zum Abmarsch Befehl, als seine neu bestimmte Braut ihn hastig beim Arme ergriff. »Sagte ich's nicht«, rief sie aus, »dass es euch keineswegs gereuen sollte, an mir eine Freundin gefunden und meines Lebens geschont zu haben. Ihr könnt zwar weidlich ausräumen, wo ihr etwas offen findet, aber schade nur, dass bei jedem etwas verborgen liegenden Schatze eure Wünschelrute nicht anschlagen.« »Verborgen? Was? Wo ist noch etwas verborgen?« »Wie glaubt ihr denn, dass es in den Schränken der kostbaren Güter so voll gar keine heimlichen Fächer geben könne? Merkt auf hier, und ihr werdet dann anders urteilen.« Sie zeigte auf eine verborgene Feder im Schreibpult ihres Gemahls. Man drückte, sie sprang auf, und 6 Rollen, jede von 200 Dukaten, fielen heraus. »Wetter«, rief der Räuberanführer aus, »nun sehe ich, du bist ein braves Weib. Ich will dich halten dafür wie eine kleine Herzogin.« Und wohl gar höher noch, fiel sie lachend ein, wenn ich noch eines, obschon das letzte von allen, euch sage, dass ihr Kundschafter gehabt, die meines Tyrannen Abwesenheit auch steckten, das begreif ich wohl, aber haben diese nicht auch von den 4000 Gulden, die er vorgestern erst einnahm, ein Wörtchen gesagt? Nicht eine Silbe, wo sind sie? O gut verwahrt, und der Schloss und Riegel siebenfach. Ihr hättet sie und den einzelnen Kasten, der sie einschließt, sicher nicht gefunden. Stände meine Wenigkeit nicht mit euch im Bunde, mit mir, Kameraden. Über der Erde sind wir fertig. Nun mag's auch unter dieselbe gehen. Mit mir, in den Keller, sage ich. Die Räuber folgten, aber nicht ohne Vorsicht. An den Eingang des Kellers, mit einer tüchtigen eisernen Falltür versehen, ward ein Mann zur Schildwache gestellt. Die Baronin gab auf alles das nicht Acht. Immer voran führte sie den Schwarm in des Kellers äußerste Vertiefung zu einem unterirdischen Kämmerchen. Sie schloss auf, und der angegebene Kasten stand in einem Winkel da. »Hier«, sagte sie, und bot dem Hauptmann einen Schlüsselbund dar. »Hier, schließ auf und nimm, was du findest, zum Hochzeitsgeschenk an, wenn du deiner Gefährten Einwilligung so leicht als die meinige erhältst.« Der Räuber versuchte einen Schlüssel nach dem anderen. Keiner passte. Er ward ungeduldig. Die Baronin war es noch weit mehr. »Weiß her«, sprach sie, »ich hoffe, besser und schneller damit umzugehen. Wahrlich, der Morgen könnte sonst...« »Ha, sieh da!« »Nun begreif ich sehr wohl, warum dir und mir es misslang. Verzeiht, so lieb euer Besuch mir ist, so hat er mich doch, wie ich gern gestehe, eben dieser Freude, eben dieses Unerwarteten halber, ein wenig aus der Fassung gebracht. Ich habe den falschen Schlüsselbund vorhin ergriffen. 2 Minuten Geduld, und der Fehler soll gehoben sein.« Sie lief die Treppe hinauf, und ehe jene 2 Minuten vorbei waren, hörte man schon sie wieder kommen. Doch ging sie langsamer. Gleichsam, atemlos von allzu großer bisheriger Eile. »Gefunden! Gefunden!« rief sie schon von Ferne. Jetzt war sie ungefähr 3 Schritte noch von der Schildwache an des Kellers Eingang. Aber jetzt sprang sie auch mit einem Sprung auf diesen Elenden los, der eher des Himmels Einsturz als solch einen Überfall sich versah. Ein einziger Stoß aus allen Leibeskräften, und hui, flog er die Kellertreppe hinab. In eben dem Nu schlug sie die Falltür zu, schob den Riegel vor und hatte die ganze Bande in den Keller versperrt. Alles dies das Werk eines Augenblicks. Im nächsten flog sie über den Hof des Schlosses und steckte mit dem Licht in der Hand einen ganz einsam stehenden Schweinestall an. Er loderte auf wie eine Schütte Stroh. Im nahen Dorf sah der Wächter die Flamme sogleich und machte Lärm. Binnen wenigen Minuten war alles aus den Betten, und eine Menge von Bauern und Knechten eilte aufs Schloss zu. An der Hoftür wartete die Baronin ihrer. »Dies Geniste zu löschen oder zu verhüten, bloß dass die Flamme nicht weitergreife«, sprach sie, »sind wenige von euch schon genüglich, aber bewaffnet euch jetzt mit Gewehr, welches ihr in der Rüstkammer meines Gemahls im Überfluss finden werdet. Umsetzt die Zuglöcher des Kellers und lasst von dem hineingesperrten Mörder- und Räubergesindel keinen entfliehen.« Man gehorchte, und es entkam kein einziger der Gefangenschaft und seiner Strafe. Mörder, nach Übereinstimmung aller Umstände und seiner eigenen Überzeugung, und dennoch unschuldig. Dass Zeugen und Richter durch den Anschein verführt werden können, einen Unschuldigen für schuldig zu erkennen. Dieser Fall mag leider nur allzu oft sich zutragen. Aber wenn nun sogar der Angeklagte selbst einen solchen Urteilsspruch im Innersten seiner Seele für gerecht erklärt, wenn er sich mit vollster Überzeugung für den Täter einer Tat bekennt, die er nicht beging, wenn er ganz ohne Folter und Zwang bereit ist, durch Aufopferung seines eigenen Lebens eine Blutschuld auszusöhnen, die nicht auf seiner Seele lastet. Was soll man denn erst von der Ungewissheit menschlicher Gerichtsbarkeit denken? In den meisten holländischen Festungen hatte man sonst, und vielleicht auch noch jetzt, die Gewohnheit, der Besatzung alljährlich, wenn sie ihre sogenannten großen Exerzitien gemacht hatte, einige Freiabende einzuräumen, an welchen sie, nach eigenem Belieben, durch Singen, Spielen, Zechen und Tanzen sich belustigen und von vollbrachter Arbeit ausruhen durfte. Die Absicht dieser Einrichtung war recht gut, aber der Erfolg war es doch nicht immer. Das lebhafte Blut dieser Krieger verwandelte nicht selten jene Stunde einer allgemeinen Freude in Auftritte, die für manchen Einzelnen sehr ernstlich wurden. Vorzüglich war dieses schon einige Mal der Fall in Herzogenbusch gewesen, wo eine sehr gemischte Besatzung lag und wo das eine Regiment fast ganz aus Wallonen bestand, die sich noch nie, weder im Krieg noch Frieden, durch eine genaue Mannszucht empfahlen. Fast nie verging dort ein solcher Abend ohne Händel, fast nie waren des anderen Morgens alle Stirnen so ganz, alle Körper so unverwundet, als sie es ungefähr 16 oder 17 Stunden früher gewesen waren. Einst, es mag nun an die 24 Jahre sein, als man wieder an gedachtem Orte eine solche Tragikomödie begangen hatte, fand man gegen Morgen, mitten auf der Straße, unweit einem der besuchtesten Weinhäuser, einen Grenadier, entseelt und ganz in seinem Blute schwimmend, liegen. Eine tiefe, tödliche Halswunde hatte ihn dahin gestreckt, und um diesen Anblick noch grässlicher zu machen, lag einer seiner Kameraden, mit welchem der Getötete schon eine geraume Zeit in Unfrieden gelebt hatte, die Quere auf ihm, gab sich durch seine wütende Miene, durch seinen gezogenen, blutigen Säbel und durch den Ort, wo man ihn fand, augenscheinlich als den Mörder an, schlief aber auch zugleich, des Weines übervoll, auf diesem Leichname, dem Schlachtopfer seiner Wut, ebenso sanft, als ob er auf dem weichsten Sofa ruhte. Man hob sie beide auf, versuchte fruchtlos, ob bei dem Ersteren noch eine Hilfe möglich sei, und brachte den Zweiten, der jetzt ebenfalls einem Toten mehr als einem Lebenden glich, ins Gefängnis, wo er nach einigen Stunden sein Bewusstsein wieder erhielt und beim Erwachen nicht wenig staunte, sich hier zu befinden. Noch mehr erschrak er, als er vernahm, wo man ihn angetroffen und was er angestellt habe. Er wagte es nicht, auch nur mit einer einzigen Silbe die Tat selbst abzuleugnen. Er versuchte es ebenso wenig, ihr den Schein einer Notwehr oder eines ungefähren Zufalls zu geben. Sein wiederholtes, reumütiges Geständnis lautete vielmehr ungefähr also: Er erinnere sich leider nur allzu wohl, dass er im Taumel des gestrigen Rausches mit seinem Kameraden sich abermals, wie schon oft geschehen, heftig überworfen habe. Er erinnere sich nicht minder, dass dieser, ebenfalls berauscht, vor ihm aufgestanden und mit Schimpfen und Schmähen weggegangen sei. Hierdurch noch mehr ergrimmt, mit gezogenem Säbel und festem Entschluss des Mordes verfolgt. Nun müsse er zwar gestehen, so wie er vor die Haustür gekommen, habe ihn auch die äußere kalte Luft so rasch angefallen, dass er von diesem Augenblick an keine Silbe mehr von sich und seinem Zustande wisse. Doch was er getan, wozu Zank und Trunk ihn verleitet hätten, das sehe er jetzt nur allzu deutlich. Bitte auch um nichts als um eine etwas gnädigere Strafe, weil sein Rausch doch einen großen Teil seines strafbaren Vorsatzes wegnähme. Mit dieser Aussage stimmte auch die Erklärung des Wirts und einige anderer Gäste überein. Alle hatten den Zank mit angehört. Fast alle versicherten, dass der Inquisit selbst ihn angefangen hatte. Dass der Ermordete sich diesen oder einen vorigen Abend mit sonst jemanden überworfen hätte, wusste man nicht. Den Mörder hatte man mit gezogenem Säbel dem Weggehenden nacheilen gesehen. Walter war sich freilich nicht um ihn bekümmert worden. Alles, was die Richter daher auf eine solche Aussage zu tun können, glaubten, war, dass sie die Todesstrafe des Rades in Erschießung verwandelten. Der Inquisit selbst dankte ihnen für diese Milde und bereitete sich zu seinem Ende, so gut er konnte. Am anberaumten Tage ward er hinausgeführt und in den Kreis gebracht. Dort las man ihm nochmals sein Urteil vor. Der Priester segnete ihn ein. Er kniete bereits nieder. Die Augen wurden ihm, nach gewöhnlicher Art, verbunden. Sechs Mann, die auf ihn feuern sollten, standen schon zum Anschlagen bereit, und der Offizier, der das tödliche Zeichen geben musste, griff nun soeben nach dem weißen, dazu bestimmten Tuche, als ein Soldat, der im ersten Gliede jener sechs Beorderten stand, plötzlich sein Gewehr wegwarf, seinem Nachbar zur rechten und zur linken gleichfalls ihre Flinten aus den Händen schlug und laut rief: »Nein, länger halte ich es nicht aus. Ich selbst bin der Mörder. Dieser hier ist unschuldig.« Ein allgemeines Erstaunen bemächtigte sich der Zuschauer. Wie eine solche Selbstanklage gegründet sein könne, begriff niemand und am allerwenigsten der Verurteilte. Es war ja alles schon eingestanden, alles so klar und deutlich. Da indes jener Grenadier auf seiner Rede bestand, da er versicherte, dass bei einem ordentlichen Verhör sich alles aufklären würde, da sich bei ihm selbst auch nicht die geringste Spur eines Wahnsinns fand, so schob man sehr natürlich die Vollstreckung des Todesurteils auf, führte beide Soldaten in den Verhaft zurück, und siehe da, zur unbeschreiblichsten Verwunderung aller, leistete die Aussage des Letztern nur allzu treulich, was er versprochen hatte. Er sei, gestand er, nicht nur Mörder, nüchterner Mörder, sondern sogar ein Bösewicht, der nach dem kältesten, überdachtesten Plane gehandelt habe. Schon seit 12 Jahren sei er im Geheim des Erschlagenen, der ihn einst bei einem Liebeshandel ausgestochen, Todfeind gewesen, habe ihm oft genug im Herzen den gewissen Untergang geschworen, nur über die Mittel hierzu hätte er mit sich selbst nicht einig werden können. Ihn vorwärts im offenen Streit anzugreifen, dazu habe er sich zu schwach und freigestanden auch zu verzagt gefühlt. An anderer Gelegenheit ihm unbemerkt beizukommen, habe es ihm stets gemangelt. Endlich sei ihm eingefallen, ob er nicht vielleicht seinen Feind bei der letzten Schmauserei zum Zank mit einem Dritten reizen und dann den Verdacht des Mordes auf einen Unschuldigen wälzen könne. Aufs Vollkommenste sei ihm dies gelungen, denn durch ihn heimlich angereizt hätten Inquisit und jener Ermordete zusammen einen Wortwechsel angefangen, der bald bis zur höchsten Erbitterung fortgeschritten wäre. Wie der Zank im vollsten Gange gewesen, habe er sich fortgeschlichen und draußen in einem Winkel der Straße aufgepasst. Bald drauf sei sein Feind bei ihm vorbeigewankt. Von niemandem bemerkt, sei er ihm nachgeschlichen, habe den tödlichen Streich gegen ihn geführt und zwar so gut getroffen, dass jener Unglückliche sogleich, entseelt, ohne Schrei und Laut, hingesunken sei. Gleich nachher wäre auch der zweite sinnlos getaumelt hergekommen, über dem Leichnam gestrauchelt und das Rückständige weiß man schon. Alles habe er nachher seinen ordentlichen Lauf nehmen lassen. Auf ihn sei auch nicht der entfernteste Verdacht gekommen. Doch da er jetzt durch ein Ungefähr ausersehen worden, auf eben denjenigen zu feuern, den er einzig und allein ins Unglück gestürzt, da habe ihn die geduldige Ergebung dieses Armen, der sich selbst für schuldig gehalten, unbeschreiblich stark ergriffen. Sein Gewissen sei erwacht, und er begehrte nun seine verdiente Strafe. Die er wirklich einige Tage darauf durch das Rad erhielt. Mordentdeckung durch Träume. In einem ansehnlichen Dorf des Kantons B. lebte der Schulze W. Wiewohl er noch kaum 36 Jahre alt sein mochte, schon in der dritten Ehe. Seine ersten beiden Weiber, gegen welche er sich immer äußerst gut und freundlich betragen habe, waren ihm im ersten Wochenbette, und zwar beide, sehr schnell gestorben. Die dritte, die er jetzt hatte, und die er ganz vorzüglich zu lieben schien, war ein junges, schönes, starkes und gesundes Weib. Ein Kind, das sie ihm am Ende des ersten Jahres ihrer Ehe geboren hatte, war wenige Stunden nach der Geburt wieder erblichen. Bald darauf ging sie mit dem zweiten schwanger. Er selbst galt für einen braven, sein Amt mit Einsicht und Redlichkeit verwaltenden Mann, der von seinen Mitbrüdern geliebt und geachtet wurde. Als ihm sein Weib diesmal einen gesunden, rüstigen Jungen, Kinder der vorigen Frauen waren Mädchen, zur Welt brachte, war er vor Freude fast außer sich. Das halbe Dorf ward zum Kindtaufschmause eingeladen. Die Wöchnerin selbst befand sich nach der Geburt so gut als immer möglich. Dieses Mal konnte der Schulze gewiss ohne Sorgen sein, die Gattin zu verlieren. Dennoch, am 13. oder 14. Tage, als er gerade in Amtsgeschäften ausgegangen war und am Ende des Dorfes sich befand, kam ihm einer seiner Dienstboten mit der Schreckenspost nachgeeilt, man habe seine junge Frau tot im Bette gefunden. Ohne Zweifel müsse ein Schlagfloß sie getroffen haben. Selbst beinahe halbtot sank der Schulze bei dieser Nachricht auf die nächste Bank. Mit Mühe brachte man ihn zur Besinnung zurück. Kaum war er seiner wieder bewusst, so eilte er heim, warf sich auf den Leichnam seines Weibes, heulte, schrie, jammerte, fast mehr, als sich für einen Mann geziemt, was nur Chirurgus, Hebamme und die alten Weiber des Dorfes rieten, ließ er versuchen, um die Erblichene in das Leben zurückzubringen. Doch der Tod gab, nach gewöhnlicher Weise, seine Beute nicht heraus, und die junge, früh verstorbene Wöchnerin ward am dritten Tage beerdigt. Sie hatte, als sie starb, keine Mutter mehr am Leben, wohl aber noch einen Vater, dessen einziges Kind sie war, und von dem sie unsäglich geliebt wurde. Dass dieser ebenfalls bitterlich bei ihrem Leichen brote und an ihrem Grabe weinte, lässt sich leicht denken. Aber was dem ganzen Dorf höchst unerwartet kam, war, dass eben dieser am vierten Tage nach jener Beerdigung vor dem Dorfgerichte erschien und seine Rede allda ungefähr folgendermaßen anbrachte. Ihr wisst, dass ich eine Tochter verloren habe, die mir über alles wert war. Sie lebte mit dem Schulzen hier in einer Ehe, die mir immer als äußerst glücklich vorkam. Ihre Gesundheit schien unverwüstlich zu sein. Ich hoffe nichts Gewisseres, als dass sie mir einst die Augen zudrücken sollte. Jetzt ist sie plötzlich gestorben. Wie mich das schmerzt! Nein, das lässt sich nicht aussprechen. Aber um meinen Jammer recht überschwänglich zu machen, sehe ich sie seit ihrer Beerdigung alle Nächte im Traume. Sie deutet dann auf das Grab hin und sagt mir, sie sei ermordet worden. Es ist freilich nur ein Traum, aber zu meiner Beruhigung erlaubt mir nur das Einzige, dass ich sie noch einmal ausgraben und besichtigen lassen darf. Man fand diese Bitte sehr unstatthaft. Man war eben im Begriff, sie ihm ganz abzuschlagen, als der gebeugte Vater bei seinem Verlangen noch einen Fürsprecher fand, und dieser war der Schulze selbst. »Bei diesem Todesfall habe niemand«, sagte er, »so viel oder wenigstens mehr als er verloren. Das Leben der Verblichenen mit zwei Drittteilen seines Vermögens zu erkaufen, sei er gern bereit. Auch ihm, wenn er oft für sich allein nachdenke, wie unerwartet ihn dieser Schlag getroffen, dann sei ihm auf Augenblicke, als wäre dies alles unmöglich, als wäre die Gestorbene nicht tot. Umso minder könne der Schmerz des Vaters ihn befremden und selbst der Verdacht der Ermordung ihn beleidigen. Freilich habe der Vater nicht gesagt, wen er für den Mörder halte, aber umso wichtiger sei es, auch den kleinsten Schein des Argwohns zu zerstreuen. Und er begehre nun selbst, dass der Leichnam zur Besichtigung wieder ausgegraben werde. Jetzt hatte niemand weiter etwas dagegen einzuwenden. Die Ausgrabung ging noch diesen Morgen vor sich. Chirurgus und Hebamme, kein Arzt war in der Nähe, wurden zur Besichtigung gerufen. An anderen gültigen Zeugen gebrach es auch nicht. Aber am ganzen Leichnam fand sich nicht die kleinste Spur einiger Gewalttat. Einige blaue Flecke an der linken Seite galten für deutliche Kennzeichen des Schlagflusses. Das einstimmige Urteil aller, die es verstanden oder zu verstehen glaubten, war natürlicher Tod. Der Leichnam ward wieder in Sarg und Gruft gebracht. Der Geistliche sprach dem jammernden Vater Trost zu. Der Schulze, der ebenfalls häufige Tränen vergoß, ließ gegen diesen Letzten auch nicht ein Sonnenstäubchen von Unwillen blicken. »Gott gebe uns beiden Linderung unseres Jammers«, das war sein frommer, inniger Wunsch, als sie vom Gottesacker wieder heimgingen. 4 bis 5 Tage verstrichen abermals. Im Dorfe sprach fast niemand mehr von jenem Todesfalle, als plötzlich wieder der Vater vor Gericht erschien. »Was er begehren wolle«, sagte er, »davon sehe er selbst das Sonderbare, beinahe Unbillige ein, und dennoch könne er seinen inneren Drang nicht bezähmen. Immer noch, wo er gehe, stehe und liege, verfolge ihn die qualvolle Vorstellung, deine Tochter ist doch ermordet, und zwar von ihrem Manne ermordet worden. Warum und wie, das wisse er nicht. Dass man keine Spur an ihrem Körper gefunden habe, sagte er sich allstündlich selber vor. Dennoch könne er nicht ruhen. Dennoch wollten jene Träume und das Bild seiner jammernden Tochter von seinem Lager nicht weichen. Und er bitte, flehe, beschwöre sie daher, nur noch eine Besichtigung anzuordnen. Die Gerichte staunten, sehr natürlich, jetzt noch mehr als das erste Mal. Diese Bitte schien ihnen ein wahrer Unsinn zu sein. Die Beleidigung ihres Oberhauptes verdroß sie. Der Schulze selbst blieb nicht mehr, was ihm auch alle verziehen, bei seinem ersten Gleichmut. Er sei, sagte er, nun namentlich von seinem Schwiegervater der schändlichsten Bosheit beschuldigt worden. Nur die einzige Vorstellung, dass der Kummer des Alten in Wahnsinn übergehe, könne ihn noch ein wenig besänftigen und von gerechter Klage zurückhalten. Schon sei der Leichnam seiner seligen, geliebtesten Frau einmal vergebens in der Ruhe gestört worden. Zur Gewissenssache werde es ihm, dieses noch öfter zu tun. Nicht der geringste Grund zu jenem schmählichen Verdacht sei vorgebracht worden, billig verdiene daher auch jene Bitte Abweisung und Bedrohung im Wiederholungsfall. Indes, da er seines guten Namens und der Befriedigung jenes alten, ihm sonst ehrwürdigen Vaters halber eher zu viel als zu wenig tun wolle, so lasse er sich alles gefallen, was man beschließen werde. Man wollte nun den Kreis abweisen, allein dieser fuhr so inständig zu bitten fort, dass man doch auch am Ende noch einmal ihm nachgab. Der Leichnam ward wieder ausgegraben. Jetzt, da der Körper so lange schon in der Erde war, fing er bereits sehr merklich an, in Fäulnis überzugehen. Die Personen, die ihn besichtigten, wozu noch ein neuer Chirurgus genommen worden, mussten daher sehr behutsam mit ihm umgehen und fällten dann ganz den vorigen Ausspruch. Eben war man im Begriff, ihn wieder in den Sarg zu legen, als der alte Mann, der diesmal gleichsam in Betäubung dagestanden hatte, sobald er vernahm, man finde auch jetzt nichts Verdächtiges, auf einmal ausrief, Nun, so muss ich mich wenigstens mit eigenen Augen, mit meiner eigenen Hand davon überzeugen.« Er fasste, indem er dies sprach, den Leichnam seiner Tochter, hob ihn empor, fing an, ihn zu berühren, und ein ungefähr, oder warum ungefähr, wahrscheinlich eine Bestimmung vielmehr, machte, dass er gleich zuerst unter die linke Brust griff und ihr diese emporhob. In diesem Augenblick stürzte der Schulze mit dem Schrei zusammen. »Ich bin verloren! Er hat es entdeckt!« Mit welcher Bestürzung man ihm zu Hilfe kam, lässt sich vermuten. Seine ersten Worte, als er die Augen wieder aufschlug, waren: »Ich will ja alles bekennen. Ich habe sie ermordet. Gerade dort ermordet. Nur noch ein paar Augenblicke Zeit lasst mir.« Man drang eben dieses Begehrens halber noch stärker in ihn, sich genauer zu erklären. Die Summe seines Geständnisses war diese: Der Schändliche hatte wirklich alle seine drei Weiber ermordet. Nicht aus Hass, nicht aus Überdruss, aus Habsucht vielmehr. Alle drei waren vermögend gewesen. Alle drei hatte er zu beerben und dann nach einer neuen sich umsehen zu können gewünscht. Deswegen legte er nicht eher Hand an sie, bis sie ein lebendes Kind ihm geboren hatten. Und auch nur um diese Zeit schien es ihm möglich, seinen verruchten Plan unentdeckt auszuführen. Einem dünnen, dreischneidigen Eisen, einer Ahle, wie sie die Schuster brauchen, durchstach er ihnen dann den Ort unter der linken Brust, wo das Herz liegt, stieß das Eisen selbst mit hinein. Die dreieckige Wunde schloss sich sogleich wieder. Der um diese Zeit fast übervolle, durch sein Gewicht herabhängende weibliche Busen verdeckte jetzt selbst das fast unmerkliche und doch tödlich gewesene Fleckchen. Da er sich immer dann, wann sie schliefen, an ihr Lager schlich, so war diese entsetzliche Tat das Werk eines Augenblicks. Die ersten beiden Frauen waren mit einem einzigen halblauten Ausruf gestorben. »Die letztere«, sagte er nachher aus, »habe etwas mehr gelitten, habe gerufen: Gott, Gott, du tötest mich, aber es wird nicht ungerecht bleiben.« Auch habe er sich wirklich nach ihrem Tode mehr als bei den vorigen ein Gewissen daraus gemacht. Doch habe er gehofft, dass man nichts entdecken werde und daher selbst auf die Ausgrabung, wenigstens das erste Mal, gestimmt. Jener Ausruf, als der Vater gerade nach dem Herzen zuerst gegriffen, sei ihm entfahren, er wisse selbst nicht wie, denn fast überzeugt sei er jetzt, dass auch dieser kaum etwas entdeckt haben würde. Der Schauder, der alle, die von dieser Untat hörten, ergriff, und die harte Todesstrafe, die über den Verbrecher verhängt ward, gehören nicht weiter zur Sache selbst. Mordbrenner und Schadensstifter, um für heilig zu gelten. Ein junger kurländischer Bauer, der auf eine Herrschaft des Grafen von Medem als Knecht in dem Gesinde seines älteren Bruders diente, kam, um sich ein ruhigeres Leben und größere Achtung bei seinen Mitgenossen zu erwerben, auf den Einfall, ob es nicht möglich sein sollte, sich in den Ruf einer gewissen Heiligkeit zu setzen. Die Emsigkeit, mit welcher er alle Sonntage in die Kirche ging, die Andacht, mit welcher er der Predigt zuzuhören schien, ein dreimaliger Genuss des Abendmahls im Jahr und ein sanfter, schleichender Ton in Worten und Werken schienen ihm zur Erreichung seines Endzwecks noch nicht hinreichend. Er suchte auch seine Verbindung mit dem Himmel durch Tatsachen zu bewähren, die allerdings mehr ins Auge fielen. Denn so oft ihn jemand beleidigte, ertrug er Recht und Unrecht zwar mit größter Geduld, höchstens mit einer christlichen Warnung, schlich aber um die Wohnung und die Wirtschaft des Beleidigers so lange ganz im Stillen, bis er seinen Vorteil ersah und das beste Ross im Stalle, die schönste Kuh im Hofe oder sonst ein vorzügliches Stück Hausvieh tot dalag. War ihm diese schändliche Tat nun gelungen, und fand man den Schaden, dann gesellte er sich wie von ungefähr zu den Gekränkten, ließ sich alles erzählen, hörte mit sichtlicher Teilnahme zu, bedauerte und tröstete, mischte aber auch immer in seine Worte die Erinnerung, ob sie nicht daran gedächten, wie er neulich von ihnen gekränkt, sie von ihm gewarnt worden wären. Gott verlasse diejenigen nicht, die ihm vertrauten, aber er strafe auch jene, die seine Lieblinge antasteten. Freilich hätte eine solche Rede wohl gegen ihn Verdacht erregen können. Doch nicht gerechnet, dass er sich von deren gegen Menschen bediente, die eben nicht misstrauisch waren, so verband er sie auch mit Maßregeln, die allen vielleicht möglichen Argwohn ersticken mußten. Ja, nicht selten trieb er seine Heuchelei so weit, daß er selbst von seiner geringen Barschaft zum Ersatz des Schadens freiwillig etwas beitrug. Man hielt ihn daher in der Tat für einen frommen, nur etwas kopfhängerigen Mann. Er konnte schon auf einen ansehnlichen Teil seiner Mitbauern nach Wunsch und Belieben wirken. Die beste Kost und die wenigste Arbeit ward ihm zuteil, die Würde eines halben Heiligen ward errungen. Er hoffte bald, seinen ganzen Endzweck zu erreichen, wenn es ihm nur noch mit einem recht auffallenden Beispiele gelänge. Einst, als er den Sonntag darauf wieder zum Abendmahl gehen wollte, befahl ihm sein älterer Bruder, in nächster Woche mit Korn nach Liebau auf den Markt zu fahren. Es war Winter, das Wetter gerade um diese Zeit höchst unfreundlich, der Weg dahin schlecht und das ganze Geschäft unserem Halbheiligen unangenehm. Er brachte daher einen andern Knecht dazu in Vorschlag, erhielt aber zur Antwort, dass dieser ebenfalls schon seine bestimmte Arbeit habe. Ein kleiner Wortwechsel entstand nun zwischen den Brüdern. Der Jüngere erklärte, dass er zwar reisen wolle, dass er aber seinen Bruder und dessen Kinder bedauere, denn Gott werde es nicht ungerecht lassen, dass man einen seiner Lieblinge absichtlich kränke. Der Ältere behauptete, wie billig, dass die jenem aufgetragene Arbeit keine Kränkung wäre, lachte über die ihm angedrohte Strafe und erkühnte sich zu sagen, dass ein Liebling Gottes auch arbeiten müsse. Der träge Heuchler mußte endlich nachgeben, versprach mit Anfang nächster Woche zu reisen, blieb aber immer bei der Besorgnis, dass die Reue nur allzu früh sich einstellen werde. Er hatte recht. Dieser kleine Zwist fiel freitags vor. Des Sonnabends darauf, als nach kurländischer Sitte der Hauswirt nebst seinem Gesinde im Bade, welches immer in einer kleinen Entfernung von der Wohnung zu liegen pflegt, sich befanden, hörten sie plötzlich »Feuer, Feuer« rufen, sprangen erschrocken, größtenteils nackend heraus und sahen ihre Wohnung in voller Flamme stehen. Rettung war unmöglich. Alle Gebäude, alle Vorräte des Bauern, alle Habseligkeiten von ihm und seinen Knechten gingen in der Flamme auf. Der jüngere Bruder hatte zuerst die Lohe erblickt, zuerst Feuer gerufen, doch so gut wie die übrigen alles verloren. Aber mehr über den Verlust seines Bruders als über seinen eigenen betrübt, manchem Heiligen der Eltern und manchem Mächtigen der neuen Zeiten gleich, dass er ein Urteil beklagte, welches er selbst angestiftet hatte, fragte er jenen nun, ob er noch seiner gestrigen Rede gedenke. »Sagt ich es dir nicht, lieber Bruder, warnt ich dich nicht? Wirst du nun einsehen, dass Gott seiner und der Seinigen nicht spotten lässt?« Und ging des andern Morgens mit der Miene der frömmsten Ergebenheit nebst mehreren seiner Mitbauern zur Kirche, sprach noch unterweges in den erbaulichsten Ausdrücken von der gestrigen Rache des Himmels und bereitete sich demütigst vor, das Nachtmahl zu empfangen. Schon seit geraumer Zeit war er auch hierbei aus Scheinheiligkeit gewohnt, ganz der Letzte zu sein, der vor dem Altar hinkniete. Die Kälte war heute äußerst groß. Dem Priester, einem guten, aber durch das Alter schon geschwächten Greis, zitterten die Hände heute zweifach, weil der Frost sie erstarrte, der lange Verzug sie ermüdete. Als daher jetzt jener Letzte niederknien und der Geistliche die Hostie ihm reichen wollte, ließ er sie fallen und sie zerbrach. So äußerst natürlich dieser Zufall war, so sehr bestürzte er den Heuchler, der wohl fühlte, wie unwürdig der christlichen Gemeinschaft er hier knie. Er hob daher die Hostie von der Erde auf, steckte sie zitternd in den Mund und ging den übrigen nach um den Altar herum. Der Priester fing nun an, den Kelch auszuspenden. Je länger er dies tat, je mühsamer ward es ihm. Nun kam der Letzte, durch sein vorheriges Versehen wahrscheinlich selbst ein wenig aus der Fassung gebracht, wollte der Geistliche den Kelch recht festhalten. Gerade dadurch gelang es ihm umso minder. Der Kelch glitt ebenfalls aus seiner Hand. Der ganze Wein war verschüttet. Nicht einen Tropfen davon hatte der Heuchler erhalten. Die Posaune des Weltgerichts hätte den Elenden kaum stärker erschrecken können, als dieser Vorfall es tat. Die bangste Gewissensangst bemächtigte sich seiner. »Es ist entschieden«, dachte er, »Jesus Christus entzieht dir sein Versöhnungsopfer, will seinen Leib und sein Blut nicht mehr von dir entheiligen lassen. Vor aller Welt hat er dies jetzt kundgemacht. Strafe, zeitlich hier und ewig dort, wird auf dem Fuße nachfolgen. Nur noch ein freiwilliges Geständnis kann sie vielleicht wenigstens mildern.« Er konnte kaum die noch wenigen Minuten des noch rückständigen Gottesdienstes abwarten. Gleich nach demselben mithin, wohlbemerkt noch in der ersten Hitze, flog er zum Prediger, fiel zu seinen Füßen, geschwur denselben, ihm zu helfen, erbot sich, alles zu gestehen, und legte, da dieser gar nicht wusste, was er vergeben und wie er helfen solle, das unbefangenste Geständnis ab, dass er sich bei seinen Mitbrüdern das Ansehen eines Lieblings der Gottheit habe geben wollen, dass er deshalb das Vieh seiner Nachbarn gemordet und auch gestern die Wohnung seines Bruders angezündet habe, dass es ihn aber nun von Herzensgrunde reue und er der fromme Christ wirklich werden wolle, für den er bisher nur gegolten habe. Man kann sich leicht denken, wie erstaunt der Geistliche bei diesem Geständnis dastand. Sein Gewissen gab die Verschweigung der Schuld nicht zu. Der Missetäter ward verhaftet. Nach unseren Gesetzen wäre sein Tod oder in einigen Provinzen Deutschlands eine den Tod an Bitterkeit noch übertreffende, unerlässliche Strafe gewiss gewesen. Doch in Kurland haben alle Gutsbesitzer auf ihren Gütern die sogenannten hohen Gerichte. Der gütige Graf von Medem ersetzte, was ihm zum Teil als Gutbesitzer schon oblag, den Schaden der Abgebrannten, und da durch den Missetäter wenigstens kein Blut vergossen worden, so legte er ihm nur eine Leibesstrafe und dreijährige Bauarbeit in Ketten auf. Zugleich aber traf er Anstalt, dass dieser Unglückliche richtigere Begriffe von der Religion, die er entweiht hatte, erhielt. Und noch jetzt, 1787, nachdem er längst seine Strafe überstanden, lebte er als ein fleißiger, moralisch gebesserter Mensch zu Alt-Autz, einem Gute der Familie Medem. Auch Mordbrenner und Selbstverräter. Etwas Ähnlichkeit mit vorhergehender Begebenheit, in Rücksicht des Verbrechens der Heuchelei, die dabei obwaltete, und der Freiwilligkeit des Geständnisses, hat, wie mich dünkt, die Geschichte eines Unglücklichen, den ich selbst in meinen Jünglingsjahren seine, fast möchte ich sagen, allzu harte Strafe leiden sah. Es fehle ihr freilich das Ausgezeichnete in der Ursache der Entdeckung. Der Verbrecher kam hier auf einem weit gewöhnlicheren Wege zu Gewissensunruhe und zur Selbstangabe. Dennoch dünkt sie mir auch insofern der Erzählung nicht unwert, als man aus ihr ersieht, dass der Anschein der Unschuld also ebenso trügend als der Anschein der Schuld sein könne. Auf einem Dorfe in der Oberlausitz unweit Budissin gelegen, verliebte sich im Jahr 1770 oder 71 ein junger Bauer in eine ebenfalls noch junge, ziemlich wohlhabende Witwe, warb um sie, erhielt aber abschlägige Antwort. So weh ihm diese letztere tat, so schreckte sie ihn doch nicht ganz ab. Er suchte vielmehr alles hervor, was er nur wusste und vermochte, um sich annehmlicher zu machen. Vergebens. Endlich, als nichts anschlagen wollte, schickt er ihr einen Brief, dessen Anfang nochmals warb und dessen Ende drohte. Ihre Verweigerung werde sie, versicherte er, einst, und zwar bald, gereuen, werde sie noch um Haus und Hof bringen, wenn sie nicht eines Bessern sich besinne. Das hieß freilich sehr nachdrücklich gesprochen, ward aber doch nicht erhört. Die Witwe heiratete bald darauf einen anderen, der ihr besser gefiel. 8 oder 10 Tage nach dieser Hochzeit stand eines Morgens ihr Bauergut schnell in heller Flamme und verbrannte bis auf den letzten Span. Es fanden sich die allerdeutlichsten Spuren boshafter Anlegung, und der Verdacht davon fiel, sehr begreiflich, auf jenen unglücklichen Freiwerber. Er war zugleich verhaftet, nach Budissin gebracht und verhört, aber trotz aller sorgfältigsten Untersuchung konnte man, außer jenen Drohworten, die er selbst eingestand, doch viel linder deutete, auch nicht den kleinsten Beweis gegen ihn aufbringen. Vielmehr ergab sich ein Umstand, der sehr zu seinen Gunsten sprach. Das Feuer auf der Bäuerin Gute war, wie bereits erwähnt worden, des Morgens, und zwar an einem Sonntagsmorgen, ausgebrochen. An eben diesem Sonntag nun hatte der Inquisit in einer fast 4 Meilen von jener Brandstätte entlegenen Kirche vor der Frühpredigt gebeichtet und nach derselben das Abendmahl empfangen. Noch mehr in eben diesem so entlegenen Dorfe war er schon des Abends vorher befindlich gewesen und hatte sich zu gewöhnlicher Zeit schlafen gelegt. Über alle diese Punkte stellte er unverwerfliche Zeugen. Wollte man ihn auch für ruchlos genug halten, dass er einen solchen wichtigen, für Leute seines Standes zweifach ehrwürdigen Tag durch einen so großen Frevel habe entheiligen können, so widersprach doch die Entfernung der Orte und die Gewissheit seines Nachtlagers aller Möglichkeit einer Anlegung durch ihn. Und von irgendeiner Mitgenossenschaft, wo andere in seinem Namen Rache verübt haben könnten, äußerte sich auch nicht die geringste Spur. Der Inquisit blieb daher zwar im Verhaft, aber in sehr leidlichem. Seine Sache ward verschickt. Man sah zum Voraus, dass auf den Schwur gesprochen werden und er damit loskommen würde. Während dieses Zwischenraums und in dem er sein Urteil erwartete, überfiel ihn eine ziemlich gefährliche Krankheit. Um ihn bei solcher gehörig abzuwarten, brachte man ihn in das dasige Arbeitshaus, welches bisher auch als Verpflegsort gebraucht wird. Hier genas er, ward aber absichtlich, als er schon wieder herumging und um sich desto gründlicher zu erholen, noch einige Tage darin gelassen. Und gerade jetzt ereignete sich ein neuer Zufall, der selbst den letzten Rest des noch übrigen Verdachts von ihm zu entfernen schien. Jene abgebrannte Bäuerin hatte ihre Gutsgebäude von neuem zu bauen angefangen und war bereits damit fast bis unters Dach gekommen, als abermals Feuer bei ihr ausbrach, abermals mit den sichtlichsten Merkmalen boshafter Anlegung. Ihr ganzes Gebäude ward wieder Asche, und sie selbst nunmehr völlig an den Bettelstab gebracht. Die Nachricht davon gelangte bald in die nahegelegene Stadt. Man sprach überall, mithin auch im Zucht- und Arbeitshause davon. Der Inquisit, als sein Wärter ihm davon erzählte, fragte spottend, ob er das vielleicht auch getan haben solle, und ob man noch nicht einsehe, dass die Gutsbesitzerin, die von jeher ein stolzes, böses Geschöpf gewesen sei, auch außer ihm Feinde, und zwar rachsüchtigere, besitzen müsse. Allerdings schloss man so. Allerdings tat ihm dieser letzte Vorfall, wenn auch nicht bei seinen Richtern, doch in den Augen des Publikums die ersprießlichsten Dienste. Man glaubte ganz gewiss, er werde nur ins Gefängnis zurückkommen, um desto förmlicher, desto rechtlicher daraus wieder entlassen zu werden. Höchstwahrscheinlich wäre auch dies geschehen, hätte er nicht gleich darauf alle diese günstigen Eindrücke selbst vernichtet. Denn am nächsten Sonntage hielt der Geistliche, dem die Seelsorge dieses Zucht- und Armenhauses oblag, eine Predigt, in welcher er sehr lebhaft die größere Strafwürdigkeit derjenigen schilderte, die in jene Welt, beladen mit Verbrechen, übergingen, welche sie in dieser hartnäckig verschwiegen oder wohl gar abgeleugnet hätten. Mutmaßlich fiel ihm hierbei auch nicht ein Gedanke an unseren Inquisiten ein, sondern er hatte unter seinen Zuhörern noch weit andere und weit mehrere, die in Verdacht standen, manches auf ihrem Herzen und Gewissen behalten zu haben. Aber das Feuer seiner Rede, die Stärke seiner Beweisgründe fruchteten gerade da, wo er sich dessen am wenigsten versah. Unser Inquisit, dem doch Ermahnungen zum gütlichen Geständnis nicht so ganz fremd und neu sein konnten, fühlte sich von der jetzigen, er konnte es nachher selbst nicht sagen wie, ergriffen, ging gleich nach dem Gottesdienst zum Pfarrer hin, gestand. Man denke sich dessen Erstaunen, Anlegung des ersten Brandes. Ja, gab sich auch, was allen anfangs ein Märchen schien, als den alleinigen Urheber des zweiten schuldig. Mit einer Anstrengung, welche freilich die gewöhnlichen menschlichen Kräfte übersteigt, welche aber doch durch die entschlossenste Rachbegier zur Möglichkeit geworden war, hatte dieser Elende das erste Mal, nachdem er zuvor wirklich sich niedergelegt, aber sorgsam gelauert hatte, bis seine Kameraden schliefen, sich zum Fenster herabgelassen. Zwar war die Zeit, die er frei hatte, höchstens eine Frist von 6 bis 7 Stunden, er selbst war nur halb angezogen, die Nacht rau, die Entfernung äußerst ansehnlich, aber nichts von diesem allen hielt ihn auf. Schneller als ein gelernter Läufer war er hin und her geeilt, hatte schon mit vorher abgemessenen, bereitgehaltenen Lunten das Feuer so angelegt, dass er gewiss wusste, erst in einigen Stunden könne es ausbrechen, war gleich schnell und ganz unbemerkt zurückgekehrt, hatte sich dem Schein nach wecken lassen und dann, man kann leicht erachten, mit welchem Herzen, in die Kirche begeben. Zu eben der Zeit, als er vor dem Beichtstuhl kniete, musste, nach seiner Ausrechnung, die auch nur allzu richtig eintraf, das Gut seiner Feindin in vollen Flammen stehen. Noch verwegener war er das zweite Mal zu Werke gegangen. Durch sein geduldiges Betragen, durch sein frommes Reden, durch willige Dienstleistungen und Kleinigkeiten mancher Art hatte er nach und nach das Zutrauen des Aufsehers vom Zuchthause erworben. Dass er zu entfliehen suchen solle, argwohnte kein Mensch, denn man hielt ihn noch für allzu matt von seiner letzten Krankheit, nicht gerechnet, dass es eine Torheit gewesen wäre, wenn er, der nicht viel zu befürchten hatte, durch eine Entweichung sich alles hätte verschlimmern wollen. Mit wenigen Worten, man traute ihm allzu viel. Er fand Gelegenheit zu bemerken, wo des Nachts die Hausschlüssel hingelegt wurden, wusste sie glücklich zu entwenden, schloss auf, war aber nichts weniger willens als zu entfliehen, sondern sein einziger Zweck blieb Wiederholung seiner Rache. Dieses Mal hatte er nicht so weit wie das erste Mal. Nachdem er bewirkt, was er suchte, war er richtig zurückgekehrt und war beim Eingange so unbemerkt wie beim Ausgange geblieben. Sein Prozess ging nun von neuem an, und das Endurteil lautete: Hinausschleifung auf der Kuhhaut und lebendige Verbrennung. Ich gestehe, dass sein Verbrechen hart und die Umstände dabei erschwerend waren, ob aber nicht sein eigenes Geständnis doch etwas von dieser Schärfe hätte mildern sollen? Darüber mag ich nicht entscheiden. Genug. Der Buchstabe des Gesetzes ward beibehalten. Man verfuhr bei der Strafe ganz ohne einige selbstverdeckte Milderung. Das Leiden des Unglücklichen war einige Minuten hindurch fürchterlich. Der Findling. Ein armer Schuster zu D. hatte mit seiner Frau schon 6 oder 7 Jahre in einem Ehestande gelebt, dem zu beiderseitiger höchster Zufriedenheit nichts als ein reichlicheres Einkommen fehlte. Sie hatten bereits 4 Kinder am Leben. Jetzt ging das gute Weib zum 5. Mal schwanger. Wie sie bei dieser abermals bevorstehenden Erweiterung ihres Hauswesens auskommen sollten, da sie jetzt schon oft für den nächsten Morgen keinen Pfennig Geld und kein Stückchen Brot besaßen. Dies war alle Abende ihr Gespräch beim Schlafengehen. Gewöhnlich schloss es sich mit dem Geständnis, dass sie es nicht wüssten, und mit Tränen. Einst um Mitternacht, als der Schuster sich dessen am wenigsten versah, weil sein ehelicher Kalender ihm noch einen Stillstand von 3 bis 4 Wochen versprach, weckte ihn seine Frau mit der Nachricht, sie empfinde so heftige Schmerzen, dass sie an einer baldigen Niederkunft nicht zweifeln könne. Der arme Mann war in nicht geringer Verlegenheit. Dass ein solches Geschäft sich nicht aufschieben lasse, wusste er gar wohl. Um eine Hebamme holen zu lassen, gebrach es ihm an jeder Bedienung. Sie selbst zu holen war er zwar bereit, doch indes blieb ja seine Frau allein. Keine Nachbarin, keine Freundin, die in der tiefen Nacht geweckt werden könne, hatten sie. Kurz, unser Ehemann entschloss sich endlich lieber selbst, so gut er es vermochte, die Pflichten einer Wehmutter zu übernehmen. Und seine Frau kam auch binnen 1/4 Stunde, zwar glücklich genug, aber, o Schrecken, mit Zwillingen nieder. Schon für ein Kind gebrach es bei dieser übereilten Niederkunft und bei der Eltern bittersten Armut noch an mancherlei, was von Wäsche oder zur Wartung nötig war. Und nun sollten sie gar Kleidung, Kost und Sorgfalt auf 2 verwenden. Wie dies zu erschwingen sei, blieb der Mutter bei allen körperlichen Schmerzen und dem Vater, der seiner selbst vergaß, unbegreiflich. Endlich geriet der Letztere doch auf einen Gedanken, der ihm das letzte Rettungsmittel zu sein schien. »Erinnerst du dich noch?« fragte er, »wie neulich der Gewürzkrämer an der 2. Gassenecke sich so sehnlich Kinder wünschte? Wie, wenn ich ihm jetzt eines von den unsrigen vor die Türe legte? Er ist ein vermöglicher Mann, zieht er es auf, so wird dies Kind vielleicht sein Erbe und glücklich. Behält er es nicht, so muß er dasselbe doch anderswo unterbringen, und überall wird es wenigstens besser aufgehoben sein als bei uns. Die Nacht ist warm, für des Kindes Leben ist keine Gefahr. Willst du, so trage ich es fort.« So groß die Not des armen Weibes war, so sehr sie wünschte, beide Kinder hätten sich gar nicht eingestellt, so regte sich doch jetzt die Mutter noch stärker in ihr. Zweifel, Widersprüche, Bitten setzte sie dem Vorschlag ihres Mannes entgegen, gleichwohl mußte sie 2 ihm eingestehen. Erstens, dass ihr Unvermögen, 6 Kinder zu ernähren, augenscheinlich sei. Und dann, dass alles, was geschehen solle, gleich geschehen müsse, weil am Morgen sofort ihre Lage mehreren Menschen bekannt werden würde. Sie gab daher endlich nach, man teilte und verfuhr selbst bei dieser Teilung so ehrlich als möglich. Die Zwillinge waren von beiderlei Geschlecht. da man mutmaßen konnte, dem unbeerbten Krämer werde ein Knabe lieber als ein Mädchen sein, so ward der Sohn zum Aussetzen bestimmt. Der Schuster nahm ihn so gut als möglich eingepackt unter seinen Mantel. Schon dreimal war er damit an der Stubentür, als ihn immer sein Weib noch zurückrief, um ihrem Kinde nur noch einen Kuss, den letzten, wie sie glaubte, zu geben. Endlich trat der arme Vater einen Gang an, der ihm weit schwerer ankam als manchen Soldaten der Gang ins tiefste Feuer der Schlacht oder zur Sturmleiter. Die Straße war tot. Jetzt befand sich der Schuster an der bewussten Ecke, hatte sich wohl siebenmal nach allen vier Seiten umgesehen, ob ihn auch jemand in der Nähe oder Ferne bemerke. Er sah nichts, tat hastig zwei oder drei Schritte bis zur Haustüre hin, küßte zärtlich noch einmal das schlafende Knäblein und legte es hin. In eben diesem Augenblick öffnete sich die Haustür. Der Krämer selbst sprang heraus, fasste unserem Schuster oben beim Kragen des Mantels und rief: »Hab ich dich, Böswicht? Kommst du wirklich noch einmal? Wo in aller Welt, Kerl, nimmst du die Kinder her? Und warum soll ich gerade sie dir ernähren? Den Augenblick trage mir deine beiden Bankerte wieder fort, oder ich lasse die Wache rufen, die dir und ihnen schon Quartiere verschaffen soll.« Bei diesen Worten schob er dem Schuster ein zweites, ganz fremdes Kind, das ihm, wie man nachher erfuhr, ungefähr eine halbe Stunde früher vor eben dieselbe Tür gelegt worden war, unter den Arm, zwang ihn, dieses sowohl als jenes Selbstgebrachte aufzunehmen, hörte auf kein einziges seiner Worte, sondern schlug ihm unter Drohen und Schimpfen die Türe vor der Nase zu. Nie hat sich wohl ein Mensch in einer ängstlicheren Verlegenheit als jetzt dieser unglückliche Vater befunden. Was konnte er wohl tun? Vor eine andere Tür gehen? Deren gab es freilich noch viel. Aber hatte man nicht vielleicht in der Nachbarschaft schon von diesem Lärmen etwas gehört? Hatte der Krämer nicht so gut als gewiss ihn erkannt? War nicht, wenn er auch weiterging und seine Last nochmals ablegte, am nächsten Morgen alles ruchbar, alles entdeckt? Würde man dann nicht ihn vorfordern, hinsetzen, bestrafen? Und zumal dies zweite, gleichsam vom Himmel herabgefallene Kind. Wem gehörte dieses? Wie kam er dazu? Was sollte er damit anfangen? Wenn nun jetzt vielleicht die Wache käme, ihn so fände, ihn mitschleppte? Wenn wohl gar eines von diesen Kindern jetzt in seinen Händen stürbe? Wenn man dann glaubte, er habe den Tod desselben bewirkt oder wenigstens beschleunigt? Wenn man ihn verhaftete, indes seine Frau vielleicht mit dem Tode... Ach, das Heer von Möglichkeiten, das auf allen Seiten auf ihn einstürmte und wovon immer jede letztere schrecklicher als die vorhergehende war, wuchs endlich zu einer solchen Menge, zu solcher Höhe empor, dass er so schnell, als fasse ihn zum zweiten Mal der Krämer und die ganze Justiz beim Mantel, seinem Häuschen mit beiden Kindern zulief. Aber zumal das Erstaunen des armen, kraftlos daliegenden Weibes, die sich schon ängstigte, wo ihr Mann so lange ausbleibe, die geglaubt hatte, er würde ledig heimkommen und nun so beladen eintreten sah, die, als er jetzt auspackte und stumm wie ein Geist, aber mit dem Blick der Verzweiflung, die beiden Kinder auf den Tisch vor ihr hinlegte, nicht wusste, was ihr geschah, nicht begriff, was daraus werden sollte, die wohl 20-mal ihn fragte, was vorgegangen sei, und endlich aus einzelnen Worten ihr Schicksal mehr erriet als erfuhr. Wer kann die Betrübnis und den Jammer dieser unglücklichen Wöchnerin sich lebhaft genug denken? Beinahe eine ganze Stunde brachten sie beide, als sie wieder der Tränen und der Worte fähig waren, mit fruchtlosen Klagen und ebenso fruchtlosen Beratschlagungen zu. Der Morgen graute schon, sie wussten noch nicht, was sie machen sollten. Endlich erwog der Mann bei sich selbst, dass dieses Sorgen und Weinen nichts helfen, wohl aber seiner Frau in jetzigen Umständen höchst schädlich, vielleicht gar tödlich werden könne. Er nahm daher, um nur sie zu schonen, so zerrissen sein Herz war, auch allmählich eine gelassene Miene an und versuchte es, nach Trostgründen zu haschen, als plötzlich ein neu bemerkter Umstand ihren Gesprächen, ihrer Empfindung, ihren ganzen Aussichten eine andere Richtung gab. Das arme, fremde Kind, welches schon eine geraume Zeit ganz ohne Nahrung sich befunden haben mochte, fing an, bitterlich zu schreien. Die Schusterin, der dies jammerte, wollte es herausnehmen und wenigstens ins Trockene legen. Indem sie es desfalls aufband und aus dem Bettchen, das nett und sauber war, emporhob, tat sie vor Verwunderung einen kleinen Schrei, denn sie sah, dass hinten am Nacken des Kindes zwei Zettel leicht angebunden waren und herabfielen. Den einen fing die Wöchnerin selbst auf und erkannte die Aufschrift 100 Gulden. Auf ihr freudiges »O Gott, was sehe ich?« eilte auch der Mann herbei und hob das zweite auf der Erde liegende Papier auf. Es war zwar keine Banknote, aber noch mehr wert, denn es stand auf ihm »Der Bankier Z., einer der sichersten in der ganzen Stadt«, habe Ordre, dem Erzieher dieses Kindes bis zum 7. Jahre 50 Taler, bis zum 12. 70, bis zum 20. 100 alljährlich auszuzahlen. Familienumstände nötigten die Eltern, dieses Söhnlein zwar auszusetzen, doch verlassen würden sie es nie. Dem Erzieher, auf dessen Ehrlichkeit man ein Vertrauen setze, sei freigestellt, wozu er den Knaben anhalten wolle. Nur müsse es ein anständiges Gewerbe sein. Beiliegende Banknote von 100 Gulden solle für keine abschlägige Zahlung, wohl aber für eine Ermunterung auf die Zukunft gelten. Wie mancher Prinz mag schon ein Königreich geerbt und dabei mindere Freude empfunden haben, als unser Paar bei Lesung dieser Schrift und beim Empfang dieser Banknote. Wohl 100-mal küssten sie jetzt beide den kleinen Findling, den sie ihren Schutzengel, ihren Wohltäter nannten, den sie über alle ihre eigenen Kinder zu lieben und zu pflegen gelobten. Nunmehr waren sie aller ihrer Angst, aller Not quitt und ledig. Mit 50 Gulden konnten sie alles anschaffen, was ihrer Wirtschaft noch abging. Für die übrigen 50 Leder einkaufen, vom jährlichen Ziehgeld ein Dienstmädchen ernähren, mit eigenen Händen dafür desto freudiger arbeiten. Der lichte Tag kam schon, und sie machten immer noch Pläne, Pläne von ganz anderer Art als jene vorigen waren, Pläne, wobei sie sich freuten, wie das bekannte Bauernmädchen bei ihrem Topfe voll Milch. Fast aber wäre es auch hier, wie dort, auf ein lustiges Ende hinausgelaufen. Verschwiegen konnte dieser Handel seiner Natur nach nicht bleiben, schon dadurch, dass sie des nächsten Tages 3 Kinder zugleich zur Taufe senden mussten, ward ein ansehnlicher Teil von der Wahrheit aufgedeckt. Die Verwechselung der Banknote machte neue Verwunderung, und der guten Leute eigene geschwätzige Fröhlichkeit klärte das Rätsel endlich ganz auf. Diese Geschichte kam bald zu mehreren Ohren und unter anderem auch zu den Ohren des Krämers. Er stutzte, als er hörte, dass er einen so wohlbedachten Zögling von sich gestoßen und einem anderen aufgedrungen habe. Dieser Schritt reute ihn. Er begehrte das Kind zurück. Der Schuster verweigerte es ihm. Die Sache kam vor Gericht, und beide Parteien boten nun ihre Beredsamkeit auf. »Dieses Kind«, sagte der Krämer, »sei nicht dem Schuster, sondern ihm vor die Tür gelegt worden. Die Eltern derselben müssten daher auch zu ihm und nicht zu jenem Zutrauen gehabt haben. Dass er dieses Kind gleichsam wieder verstoßen habe, sei zwar ein Versehen, aber ein sehr verzeihliches Versehen, weil dabei ein Irrtum obgewaltet habe. Er hätte es für ein preisgegebenes Geschöpf, nicht für einen Knaben, der auf Erziehung gegeben werde, gehalten. Auch habe er dasselbe nicht eigentlich verstoßen, sondern nur seinem rechtmäßigen Vater zurückgeben und ihn an seine Schuldigkeit erinnern wollen. Durch Maßregeln dieser Art habe er daher keinen Verlust und noch minder der Schuster durch die überdachte Aussetzung seines eigenen Kindes eine Belohnung verdient. Was für Sorgfalt könne ein fremder Knabe in Zeiten der Not von einem Manne erwarten, der seinen leiblichen Sohn habe wegsetzen wollen? Das Kind, wie man aus dem Kostgeld schließen könne, müsse begüterten Eltern zugehören. Diese aber würden gewiss lieber einen Handelsmann als einen niedrigen Handwerker zum Pflegevater ihres Knaben erwählen. Sie sprächen überdies von einem anständigen Gewerbe, wozu man dereinst ihn anhalten solle. Diese Benennung passe sehr gut auf die Kaufmannschaft, doch nie, auch mit dem äußersten Zwang, auf den Schuster leisten. Gegen alles dies erwiderte der Schuster, oder vielmehr sein Anwalt, noch sei es zwar äußerst ungewiß, ob jene unbekannten Eltern ihr Kind mit einiger besonderen Absicht oder geradezu vor die erste beste Tür ausgesetzt hätten. Doch selbst wenn sie ein vorzügliches Zutrauen gegen den Kaufmann geäußert haben sollten, so habe er sich dessen durch sein nachheriges Betragen gänzlich unwert gemacht. Man glaube gern, dass er dasselbe für eine Frucht der Armut und des Elends gehalten, aber auch dann hätte es wenigstens als Mensch auf Menschenliebe Anspruch machen können. Und wodurch habe der begüterte Krämer diese bewiesen? Nicht gepfleget, nicht versorget, nicht einmal genau betrachtet habe er dies unglückliche Kind, denn sonst würde er auch an ihm gefunden haben, was nachher der Schuster fand. Ja, als er diesen letztern zwang, beide Kinder mitzunehmen, sei es mehr ein Vorwand als eine billige Vermutung gewesen, dass dieser arme Handwerksmann schon das erstere Kind ihm gebracht haben müssen. Denn wahrscheinlich sei es doch gar nicht, dass ein Mann zwei Kinder auszusetzen habe und ganz unwahrscheinlich, dass er sie zu zwei verschiedenen Malen kurz aufeinander gerade vor eine Tür setzen sollte. Weit sicherer würde er es dann entweder zugleich oder vor zwei Türen tun. Aber der Krämer habe das Kind nur los sein wollen, und jeder Vorwand, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, sei ihm hierzu willkommen gewesen. Weit menschlicher habe dagegen der Schuster sich betragen. Er hätte jetzt dreist jenes dritte Kind wegwerfen können, denn da ihm immer noch zwei eigene Kinder übrig geblieben, so würde jeder Verdacht bald von ihm abgelehnt worden sein. Nicht jene erstere Aussetzung daher, wozu Armut und die Hoffnung, das Schicksal seines Sohnes erträglicher zu machen, ihn verleitet hätten, sondern sein nachheriger, besserer Entschluss, auch in höchster Not sich über fremde Hilflosigkeit zu erbarmen. Nur dieser verdiene, dass ihm jetzt der kleine Gewinn verbleibe, der bei Erziehung des Findlings sich zeige. Der Stand des Krämers möge immerhin besser als der des Schusters sein. Doch auch dieser sei ein rechtlicher Bürger, und nirgends im Zettel finde sich eine Erwähnung, dass man auf den Stand, wohl aber auf die Ehrlichkeit des Erziehers sich verlasse. Zu welchem Gewerbe der Knabe, wenn er erwachsen, sich wenden wolle, das würde ihm allein überlassen bleiben, aber bis dahin sollte nichts verabsäumt werden, was zu jeder Wahl ihn fähig machen könne. In den Augen der Gerichte standen die Waagschalen beider Parteien so sehr im Gleichgewicht, dass sie nicht wussten, welcher den Ausschlag gebühre. Die meisten glaubten, der buchstäbliche Sinn jenes Zettels sei mehr für den Kaufmann, die Billigkeit mehr für den Schuster. Man war daher schon gesinnt, es weiter zu verschicken, und da nur allzu oft in Deutschland Gesetz und Billigkeit nach sehr verschiedenen Grundsätzen sprachen, so hätte leicht der arme Schuster sein Dankgebet noch zu früh gebetet haben können. Wäre nicht seine Sache durch einen neuen Umstand sichtbar und unleugbar verbessert worden? Derjenige Bankier nämlich, der bevollmächtigt war, des Kindes Kostgeld alljährlich auszuzahlen, kam, und überlieferte der Obrigkeit einen Brief, den er von der Post erhalten haben wollte, der ganz unbezweifelt von einerlei Handschrift mit jenem Zettel war, den man unter des Findlingshaupt angetroffen hatte, und der also lautete: Der Knabe war allerdings zuerst dem Krämer zugedacht, der kinderlos, nicht unbemittelt und, wie man glaubte, ein Biedermann war. Aber die Unbarmherzigkeit, mit welcher er ihn wegstieß, hat ganz das Zutrauen der Mutter abgeändert. Sie schenkt dasselbe nun dem ehrlichen Schuster. Ihm verbleibe das Kind. Seine Armut verdient Unterstützung, seine Redlichkeit Belohnung. Ihm verdankt der Findling vielleicht ganz allein die Erhaltung seines Lebens. Deswegen wird ihm hier noch eine Banknote von 50 Gulden bestimmt und das Kostgeld jährlich um 10 Taler erhöht. Ist er im Verfolg so brav, wie er scheint, so wird man sicher unter der Hand davon Erkundigung einziehen. So wird es gewiss nicht sein Schaden sein, und die unglückliche, aber nicht ganz dürftige Mutter darbt sich vielleicht noch manchmal etwas ab, um den Erzieher ihres Sohnes danken zu können. Jetzt glaubte der Rat allerdings für den Schuster entscheiden zu müssen. Dem Kläger widerriet sein eigener Gerichtsfreund, den Handel weiterzutreiben. Der Beklagte blieb im Besitz des Knaben und erfüllte auch ganz die Hoffnung, die man in ihn gesetzt hatte. Er konnte für seine eigenen Kinder nicht liebevoller als für dies Fremde sorgen. Sein ganzes Schicksal änderte sich auch von Stund an. Denn nicht nur erleichterte jener Zuschuss seine häuslichen Bedürfnisse beträchtlich, sondern da auch sein Name bei dieser Gelegenheit mehreren Menschen bekannt ward, da viele für ihn ein günstiges Interesse fassten, ja, da viele wohl gar ein gutes Werk ohne eigenen Schaden zu tun glaubten, wenn sie von nun an bei ihm arbeiten ließen. So wuchs seine Kundschaft binnen kurzem 3- und 4-fach. Und als ein geschickter Arbeiter erwarb er Beifall und ward ein Schuster nach der Mode. Dies sowohl als jene 2 Banknoten setzten ihn in den Stand, nebenbei einen kleinen Lederhandel anzufangen. Auch hierin hatte er Glück und ward wohlhabend. Von seinen eigenen Kindern erzog er nur 3 Töchter. Den Handel vererbte er auf seinen Zögling, der zugleich sein Eidam ward.